Erster ein Lied von David für den Musikchef. Zweiter der Prophet Nathan kam zu David. David hatte einen Fehler gemacht. Dritter Gott, sei gut zu mir. Bitte vergib mir meine Fehler. Du bist sehr lieb. Vierter mach mich sauber von meiner Schuld. Ich möchte wieder rein sein. Fünfter ich kenne meine Fehler gut. Ich denke oft an meine Sünden. Sechster ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe schlechte Dinge getan. Du hast recht. Siebter ich bin schon mit Fehlern geboren. Ich war von Anfang an nicht perfekt. Achter du willst Wahrheit in meinem Herzen. Bitte mach mich im Inneren klug. Neunter mach mich sauber mit einer Pflanze. Ich will weißer sein als Schnee. Zehnter lass mich wieder Freude hören. Ich möchte wieder glücklich sein. Elfte schau nicht auf meine Sünden. Lösche alle meine Fehler aus. Zwölfter Gott, gib mir ein sauberes Herz. Gib mir einen neuen Geist. Dreizehnter schick mich nicht weg von dir. Lass deinen Geist bei mir. Vierzehnter hilf mir und mach mich froh. Gib mir einen guten Geist. Fünfzehnter ich zeige anderen Menschen deinen Weg. Sie sollen zu dir kommen. Sechzehnter Gott, rette mich vor dem Tod. Ich will laut von deiner Güte singen. Siebzehnter Herr, hilf mir beim Sprechen. Dann sage ich allen, wie gut du bist. Achtzehnter du willst keine toten Tiere als Geschenk. Solche Opfer gefallen dir nicht. Neunzehnter Gott will ein trauriges Herz über Fehler. Das nimmst du an. Zwanzigster sei gut zu der Stadt Zion. Baue die Mauern von Jerusalem. 21. Dann freust du dich über gute Opfer. Die Menschen bringen Tiere zum Altar.